am letzten Tag des Jahres einen Song raushauen. Das hat sich die Kapelle Rausch aus Kiel gedacht. An Silvester erschien ihre erste Single Was mir fehlt. Und die wurde nicht im Studio aufgenommen, sondern in einer Live-Session hier in Kiel in der Palenke. Nicht alltäglich, sagt Niklas, Gitarrist und Sänger der Kapelle Rausch. Irgendwo ist es schon ungewöhnlich, glaube ich, für eine Band, dass das erste Video oder die erste Veröffentlichung direkt eine Live-Nummer ist. Auf der anderen Seite ist es auch irgendwie einfach das, was wir verkörpern wollen. Wir machen handgemachte Musik, da ist nichts großartig editiert hinterher. Wir wollen die Musik rausbringen, die wir auch wirklich auf der Bühne spielen. Und so wie es auf der Bühne im Proberaum oder eben im Palenke klingt, so soll es halt auch nach draußen klingen. Hauptsache es ist irgendwie so authentisch wie möglich und das ist uns am wichtigsten und deshalb haben wir gedacht, warum nicht als erstes einfach einen Track aus einer Live-Session veröffentlichen. Von der Aufnahme bis zur Veröffentlichung des Musikvideos ging es ganz schön schnell. Anfang Dezember traf sich die Kapelle Rausch mit dem Fotografen Sven Sint zur Session in der Palenke und jetzt, nur knapp einen Monat später, kann man sich den Song anhören und auf YouTube auch anschauen. Da sieht man dann auch Jakob, der am Klavier steht und singt. Wir sind reingegangen in die Palenque und haben, glaube ich, 5 Songs mitgeschnitten. Das ging ja einen Tag um 9 oder 10 Uhr angefangen und haben uns sowieso von Anfang an gesagt, wir gucken halt, was am Ende uns irgendwie am besten gefällt und nehmen dann so die 2, 3 besten Songs raus und die veröffentlichen wir dann. Das war so der Anspruch, den wir hatten. Und im Endeffekt sind das jetzt 3 Titel aus dieser Session geworden, die wir über den nächsten Zeitraum dann veröffentlichen. Und der erste, der jetzt an Silvester rauskam, heißt Was mir fehlt. Ein ganz schön intensiver Track, der auf und ab geht und mal abbricht und der davon handelt, was Menschen in diesen Zeiten fehlt. Dich zum Tanz zu bitten, mit mir auszugehen, singt die Kapelle Rausch. Deswegen passt die Aufnahme von Was mir fehlt auch sehr gut in die Palenke, eine schöne, rauchige Eckkneipe. Die Palenke ist irgendwie unser Wohnzimmer mehr oder weniger geworden. Über die letzten 1,5, 2 Jahre. Wir sind dort sehr oft eingekehrt, hatten immer sehr schöne Abende dort, verstehen uns mit den Menschen dort und finden die Location einfach sehr ansprechend. Das passt, glaube ich, auch ganz gut zu uns. Die ist einfach so, wie sie ist, authentisch, spurig und einfach ein Platz, wo wir uns wohlgefühlt haben und wo wir auch gedacht haben, dass unsere Musik da ganz gut hinpasst und ich glaube, das ergänzt sich einfach mega zusammen. Das hört und sieht man dann auch in der Aufnahme. 5 Männer, die einen mit ihrer Musik ein paar Jahrzehnte zurückversetzen. Neben Niklas und Jakob wird die Kapelle Rausch von Lukas an der Bluesharp und Gitarre, Felix am Schlagzeug und Manuel am Bass komplettiert. Übers Jahr war es so ein bisschen so ein Kommen und Gehen und wir haben halt dann lange ein bisschen rumprobiert und mit verschiedenen Leuten geguckt, was passt jetzt am besten und welche Konstellationen. Und wir haben jetzt tatsächlich auch erst so richtig feste Konstellationen seit, glaube ich, einem Monat. Ja, die Idee hat sich erst im Mai entwickelt, dass wir gesagt haben, wir wollen deutsche Musik machen und schmeißen irgendwie erstmal alles das zusammen, was wir haben. Und wie das so ist bei neuen Projekten, es ist noch relativ viel Fluktuation da. Verschiedene Musiker haben sich ausprobiert und jetzt haben wir aber ein echt gutes Gefühl. Und jetzt im letzten Monat, wo sich die Konstellation dann etwas verfestigt hat, sind auch wieder neue Songs entstanden. Einflüsse kommen zusammen, es wurschtelt sich alles so zurecht. Und jetzt mit der ersten Live-Session, die wir veröffentlichen, starten wir auch dann ins Jahr 2022, was uns hoffentlich, wir drücken alle die Daumen, auch wieder mehr Live-Auftritte verschafft. Und vielleicht dann auch mal in der Palenke. 2 weitere Songs hat die Kapelle Rausch dort aufgenommen, die jetzt nach und nach rauskommen. Den Anfang machte der Track Was mir fehlt, mit dem die Kapelle Rausch heute an Silvester ihr Debüt-Release feiert.